Erster Wein macht Menschen dumm und laut. Wer zu viel trinkt, handelt nicht klug. Zweiter, ein wütender König ist gefährlich wie ein Löwe. Wer ihn ärgert, riskiert sein Leben. Dritter, es ist gut, wenn man keinen Streit anfängt. Nur dumme Menschen streiten gerne. Vierter, ein fauler Mensch arbeitet im Herbst nicht. Zur Erntezeit findet er kein Essen. Fünfter, die Gedanken eines Menschen sind wie tiefes Wasser. Ein kluger Mensch kann sie verstehen. Sechster, viele Menschen sagen, dass sie gut sind. Aber einen treuen Freund findet man selten. Siebter, ein guter Mensch lebt ehrlich. Seine Kinder haben nach ihm Glück. Achter, ein König auf seinem Thron sieht alles. Er erkennt das Böse sofort. Neunter, niemand kann sagen, mein Herz ist ganz sauber. Ich bin ohne Fehler. Zehnter, Gott hasst es, wenn Menschen beim Wiegen lügen. Man soll immer ehrlich sein. Elfter, man erkennt an einem Kind, wie es ist. Seine Taten zeigen, ob es ehrlich ist. Zwölfter, Gott machte das Ohr zum Hören. Er machte auch das Auge zum Sehen. Dreizehnten, schlafe nicht zu viel, sonst wirst du arm. Arbeite fleißig, dann hast du genug Brot. Vierzehnter, der Käufer sagt, die Ware ist schlecht. Aber danach freut er sich über den Preis. Fünfzehnter, es gibt viel Gold und teure Steine. Aber kluge Worte sind viel wertvoller. Sechzehnter, nimm seine Kleidung als Sicherheit. Er verspricht, für einen Fremden zu bezahlen. Siebzehnter, Betrug schmeckt am Anfang süß. Am Ende fühlt es sich wie Steine im Mund an. Achtzehnter, gute Pläne brauchen guten Rat. Man soll nur mit einem guten Plan kämpfen. Neunzehnter, wer viel redet, verrät auch Geheimnisse. Halte dich fern von Leuten, die viel klatschen. Zwanzigster, wer schlecht über seine Eltern redet, verliert sein Licht. Er ist dann in der Dunkelheit. 21. Reichtum, den man zu schnell bekommt, bringt am Ende kein Glück. 22. Sag nicht, ich werde mich rächen. Warte auf Gott, er hilft dir. 23. Gott hasst falsche Gewichte. Es ist nicht gut, beim Handeln zu lügen. 24. Gott bestimmt den Weg eines Menschen. Ein Mensch kann seinen Weg nicht ganz verstehen. 25. Es ist gefährlich, Gott schnell etwas zu versprechen. Man soll vorher nachdenken. 26. Ein weiser König erkennt die bösen Menschen. Er bestraft sie für ihre Taten. 27. Der Geist des Menschen ist wie eine Lampe von Gott. Er zeigt alles im Inneren. 28. Liebe und Treue schützen den König. Seine Macht bleibt durch Liebe sicher. 29. Junge Männer sind stolz auf ihre Kraft. Alte Männer sind stolz auf graue Haare. 30. Harte Schläge können einen bösen Menschen bessern. Sie ändern sein Inneres.